1 Uhr, die Nachrichten. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird heute der amerikanische Außenminister Rubio sprechen. Die Europäer erhoffen sich von den Vereinigten Staaten ein Bekenntnis zur NATO und möglichst auch eine Ansage zum Verbleib von US-Truppen und Atomwaffen in der EU. Rubio und Bundeskanzler Merz waren gestern am Rande der Konferenz zusammengekommen und hatten sich über Bemühungen für ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine ausgetauscht. Im Anschluss an die Rede Rubios, der heute auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen wird, spricht am Vormittag Chinas Außenminister Wang Yi. Anschließend sind EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premierminister Starmer gemeinsam auf dem Podium. Die dreitägige Sicherheitskonferenz endet morgen. US-Präsident Trump hat Berichte über die geplante Entsendung eines zweiten Flugzeugträgers in den Nahen Osten bestätigt. Er sagt in Washington, man werde den bislang noch in der Karibik stationierten USS Gerald R. Ford brauchen, falls es in den Atomverhandlungen mit dem Iran keine Einigung gebe. Erst kürzlich hatte Trump erklärt, er erwäge, die Militärpräsenz in der Golfregion zu verstärken. Dort befinden sich bereits ein Flugzeugträger und dessen Begleitschiffe. In der vergangenen Woche hatten Vertreter der USA und Teherans im Oman neue Verhandlungen über das iranische Nuklearprogramm begonnen. Washington strebt ein Abkommen innerhalb der nächsten Wochen an. Der Iran ist zwar zur Begrenzung seines Atomprogramms bereit, lehnt eine vollständige Aufgabe jedoch ab. Zudem schloss die Führung in Teheran parallele Gespräche auch über ihr Raketenprogramm aus. In den USA tritt am Morgen wegen der ungelösten Auseinandersetzung um Vorgaben für die Einwanderungsbehörde ICE eine Haushaltssperre in Kraft. Der sogenannte Teil-Shutdown beginnt um 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Damit sind Finanzmittel für das Heimatschutzministerium eingefroren, dem unter anderem die Einwanderungsbehörde unterstellt ist. Nach den tödlichen Schüssen auf 2 US-Bürger in Minneapolis hatten die oppositionellen Demokraten zwar grundsätzlich ein Haushaltsgesetz ermöglicht, aber für die Zustimmung zum Etat des Ministeriums Bedingungen gestellt. So verlangten sie ein Vermummungsverbot für die ICE-Einsatzkräfte und weitere verschärfte Auflagen. Für eine Einigung gab es eine Frist, die nun abläuft. Die Teilhaushaltssperre könnte unter anderem den Flugverkehr in den USA betreffen, da die Verkehrssicherheitsbehörde ebenfalls dem Heimatschutzministerium untersteht. Die Mitarbeiter sind aufgerufen, ohne Bezahlung zu arbeiten, was in der Vergangenheit zu Krankmeldungen und Flugausfällen geführt hatte. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich in der vierten Verhandlungsrunde über einen neuen Tarifvertrag deutlich angenähert. Ein Bahnsprecher sagte nach dem Ende der Gespräche in Berlin, man habe erste Verständigungen erzielt und sei zuversichtlich, dass die letzten offenen Punkte in der nächsten Verhandlungsrunde gelöst werden könnten. Auch die GDL sprach von tragfähigen Annäherungen in wesentlichen Punkten. Damit scheint ein Streik unwahrscheinlicher. Bis Ende des Monats gilt ohnehin noch eine Friedenspflicht. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 23. Februar stattfinden. Mitte der Woche hatte die Gewerkschaft noch mit einem Abbruch der Verhandlungen gedroht. Die GDL verlangt unter anderem bis zu 8% mehr Geld. Die Skeleton-Piloten Axel Jung und Christopher Grotheer haben in Cortina d'Ampezzo weitere Olympiamedaillen für Deutschland gewonnen. Jung holte Silber und Grotheer Bronze. Gold ging an den Briten Matt Weston. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund den FSV Mainz mit 4:0 besiegt. Das Wetter. In der Nacht vom Südwesten bis in den Nordosten zeitweilig Niederschläge, auch im Süden Regen, sonst zunehmend Schnee oder Schneeregen, südlich der Donau teils aufgelockert, Tiefstwerte +4 bis -5 Grad, Glättegefahr. Am Tage bewölkt, in der Mitte und im Süden weitere Niederschläge, häufig bis in die Niederungen als Schnee. An den Alpen länger andauernde und kräftige Schneefälle, Höchsttemperaturen -1 bis +8 Grad. Die weiteren Aussichten am morgigen Sonntag teils sonnig, teils bewölkt, von Westen her Wolkenaufzug und gegen Abend aufkommende Schneefälle -2 bis +6 Grad. Das waren die Nachrichten.

In der vergangenen Woche hatten Vertreter beider Seiten im Oman neue Verhandlungen über das iranische Nuklearprogramm begonnen. Washington strebt ein Abkommen innerhalb der nächsten Wochen an. Der Iran ist zwar zur Begrenzung seines Atomprogramms bereit, lehnt eine vollständige Aufgabe jedoch ab. Am Dienstag soll es nach Informationen von Reuters im schweizerischen Genf eine weitere Verhandlungsrunde geben. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird heute eine Rede von US-Außenminister Rubio erwartet. Die Europäer erhoffen sich von ihm ein Bekenntnis zur NATO und möglichst auch eine Ansage zum Verbleib von US-Truppen und Atomwaffen in der EU. Es wird aber auch befürchtet, dass Rubio ähnlich wie US-Vizepräsident Vance bei der Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr eine konfrontative Rede mit verbalen Attacken gegen die EU hält. Rubio und Bundeskanzler Merz waren gestern am Rande der Veranstaltung zusammengekommen und hatten sich über Bemühungen für ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine ausgetauscht. Die französische Staatsanwaltschaft hat im Fall von verunreinigter Babymilch mit möglichen Todesfällen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie die Behörde in Paris mitteilte, geht es um mutmaßlich verunreinigte Produkte der Hersteller Nestle, Lactalis, Danone, Baby Bio und La Marque en Moi. Anfang Januar hatte der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle in etwa 60 Ländern Dutzende Babymilchchargen wegen einer möglichen Verunreinigung mit dem Giftstoff Cereolit zurückgerufen. Später taten dies auch die anderen Hersteller. Der Skandal beschäftigt Frankreich schon seit Wochen. Im Januar waren 3 Säuglinge gestorben, die die von den Rückrufaktionen betroffene Flaschenmilch getrunken hatten. 15 weitere Säuglinge waren im Krankenhaus behandelt worden. Ob ein Zusammenhang zwischen der Babynahrung und den Symptomen der Säuglinge besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich in der 4. Verhandlungsrunde über einen neuen Tarifvertrag deutlich angenähert. Ein Bahnsprecher sagte nach dem Ende der Gespräche in Berlin, man habe erste Verständigungen erzielt und sei zuversichtlich, dass die letzten offenen Punkte in der nächsten Verhandlungsrunde gelöst werden könnten. Auch die GDL sprach von tragfähigen Annäherungen in wesentlichen Punkten. Damit scheint ein Streik unwahrscheinlicher. Bis Ende des Monats gilt ohnehin noch eine Friedenspflicht. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 23. Februar stattfinden. Mitte der Woche hatte die Gewerkschaft noch mit einem Abbruch der Verhandlungen gedroht. Die GDL verlangt unter anderem bis zu 8% mehr Geld. Die Skeleton-Piloten Axel Jung und Christopher Grotea haben in Cortina d'Ampezzo weitere Olympiamedaillen für Deutschland gewonnen. Jung holte Silber und Grotea Bronze. Gold ging an den Briten Matt Weston. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund den FSV Mainz mit 4:0 besiegt. Das Wetter. In der Nacht vom Südwesten bis in den Nordosten zeitweilig Niederschläge, auch im Süden Regen, sonst zunehmend Schnee oder Schneeregen, südlich der Donau teils aufgelockert. Tiefstwerte +4 bis -5 Grad, Glättegefahr. Am Tage bewölkt, in der Mitte und im Süden weitere Niederschläge, häufig bis in die Niederungen als Schnee, an den Alpen länger andauernde kräftige Schneefälle, Höchsttemperaturen -1 bis +8 Grad. Die weiteren Aussichten, am morgigen Sonntag teils sonnig, teils bewölkt, von Westen her Wolkenaufzug, -2 bis +6 Grad, das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie nun die 3. und letzte Stunde von Die Moderne aus dem Dorf. Eine lange Nacht über Paula Modersohn Becker. Eine Sendung aus dem Jahre 2024 von Berit Hempel. Thank you.

Nächste Woche erwartet sie an dieser Stelle, als der Gesang politisch wurde. Eine lange Nacht vom Männergesangverein. Eine Sendung von Martin Erdmann.